Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Also Lachs wie der Fisch. Okay, Matrosenmädchen, leiden los. Vorname Susi. Bis dann. Bis dann, Susi. Du bist wunderschön, Susi. Zeiten, tick, tick, tick, tick, Zeiten. Ich war 14 Jahre alt, als ich ermordet wurde. Zeiten, tick, tick, tick, tick, Zeiten. Am 6. Dezember ist mein Traum. hier rum ist. Ob dann wohl irgendwo ein kühles Blondes auf dem Park ist. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wer ein Smiley zu viel macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. To all the ravers in the nation.